Der sowjetische Spitzenfunktionär Jakowlew hat erklärt, es gebe keinen Zweifel an der Existenz des geheimen Zusatzprotokolls zum Hitler-Stalin-Pakt, in dem das damalige Deutsche Reich und die Sowjetunion die Aufteilung Polens vereinbarten und die baltischen Staaten dem sowjetischen Einflussbereich zuordneten. In einem heute von der Parteizeitung Pravda veröffentlichten Interview sagte Jakowlew, die Existenz der geheimen Zusatzvereinbarungen stehe außer Frage. Diese Vereinbarungen sollten einmütig verurteilt werden, hob Jakowlew hervor. Er sieht allerdings in Bezug auf das Baltikum keine Weiterungen. Jakowlew ist das erste Mitglied des Politbüros der KPdSU, das sich offen von der bisherigen Politik der Sowjetführung abwendet, die Existenz des Zusatzprotokolls zum Hitler-Stalin-Pakt zu leugnen. Er leitet den Parlamentsausschuss, der mit Nachforschungen über den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt aus dem Jahre 1939 betraut ist. Die Arbeit dauert noch an. Dort heute über den Flüchtlingsstrom aus der DDR und über Hilfsmöglichkeiten zu erfahren war, das fasst Dieter Kopp zusammen. Bundeskanzler Kohl wird sich vorerst nicht mit DDR-Staats- und Parteichef Honecker treffen. Das Krisenmanagement zwischen beiden deutschen Staaten aber beginnt zu funktionieren. So stellt sich heute, wo in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin noch immer 116 und in der bundesdeutschen Botschaft in Budapest 171 DDR-Bürger ausharren, die Lage dar. Falls die Situation sich, so formulierte es Kohl im ersten deutschen Fernsehen, so zuspitzen sollte, dass es dringend geboten wäre, einen direkten Kontakt aufzunehmen, dann würde ich es sofort tun. Dass die gegenwärtige Situation an den bundesdeutschen Missionen das grundsätzliche Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten belastet, daraus machte der Bundeskanzler freilich kein Hehl. Einen Ausweg aus der verfahrenen Lage zu finden, ist nun Kanzleramtsminister Seiters aufgerufen, der sich in Ost-Berlin mit dem stellvertretenden DDR-Außenminister Grolikowski trifft. Wie die Vorschläge aussehen, die Seiters mit im Gepäck hat, darüber schweigt sich die Bundesregierung freilich aus. Dass nichts auf dem offenen Markt ausgetragen wird, liegt nach den Worten von Regierungssprecher Schmülling, der heute im Übrigen lobend die Gemeinsamkeit der Demokraten in der Bundesrepublik hervorhob, im Interesse der Betroffenen. Vertraulichkeit wurde auch mit Blick auf den Inhalt des Honeckerschen Antwortschreibens gewahrt, das schon gestern Abend im Kanzleramt eingetroffen war. Fortgesetzt werden daneben die Kontakte des Auswärtigen Amtes mit Ungarn und der Tschechoslowakei, die sich, so AA-Sprecher Schumacher, in einer sehr sensiblen Phase befinden. Die Zahl der ausreisewilligen DDR-Bürger in Ungarn wird sich voraussichtlich erst zum Ferienende am 1. September ermitteln lassen. Schätzungen gehen dahin, dass es sich um bis zu 6.000 Menschen handeln soll. Vor der Bonner Botschaft in Budapest befinden sich derzeit etwa 800 DDR-Bürger, die allesamt einen bundesdeutschen Pass erhalten haben, ohne dass sie damit allerdings das Land in Richtung Westen verlassen können. Der Flüchtlingsstrom über die Grenze nach Österreich schwillt derweil weiter an. In einem Schnellverfahren wird in Wien für Geld, Fahrkarte und einen provisorischen Ausweis gesorgt. Ein zusätzliches Lager für DDR-Übersiedler wird im nordrhein-westfälischen Schöppingen bei Münster eingerichtet. Kanzleramtsminister Seiters musste also seinen Urlaub abbrechen. Am späten Nachmittag sprach der Vertraute des Kanzlers mit dem stellvertretenden Außenminister der DDR, Grolikowski. Ulrich Leithold berichtet aus Ost-Berlin. Wesentlich länger als erwartet hat das Gespräch zwischen dem Bonner Kanzleramtsminister und dem amtierenden Außenminister der DDR, Herbert Grolikowski, gedauert. Nahezu 2 Stunden hatte der von Bundeskanzler Kohl entsandte Rudolf Seiters im Ministerium am Ostberliner Marx-Engels-Platz konferiert, um eine Verbesserung für die immer noch 116 Menschen in der ständigen Vertretung, aber auch die DDR-Bürger in der Bonner Botschaft in Budapest zu erreichen. Die Zufluchtsuchenden in der Mission in Ost-Berlin waren über das Kommen des Bonner Ministers informiert und knüpften an seine Gespräche erhebliche Hoffnungen, so ein Sprecher der ständigen Vertretung. Das, was Seiters dann nach Verlassen des Außenministeriums den wartenden Journalisten mitzuteilen hatte, lässt für die ausreisewilligen DDR-Bürger allerdings keine Hoffnung auf baldige Veränderung ihrer Lage zu. Ebenfalls nicht auf eine Entkrampfung der deutsch-deutschen Krisenlage. Seiters um 18 Uhr über den Verlauf der Unterredung. Wir haben in einem lange und intensiv geführten Gespräch leider feststellen müssen, dass die DDR nicht bereit ist, über ihre bisherigen Aussagen hinauszugehen. Das heißt also, Straffreiheit und keine Folgen. Ich habe für die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass es hier um tiefgreifende politische und menschliche Probleme geht, die in der DDR entstanden sind und auch hier gelöst werden müssen. Ich habe deutlich gemacht, dass wir an einer Fortentwicklung der innerdeutschen Beziehungen interessiert sind, aber dass bei einem Andauern der jetzigen Situation auf nicht absehbare Zeit, und darauf werden wir uns unter Umständen einstellen müssen, dies die innerdeutschen Beziehungen und ihre Fortentwicklung in starkem Maße belastet. Ich bitte um Verständnis, dass ich Einzelheiten aus dem Gespräch jetzt nicht sage. Die Bundesregierung bleibt gesprächsbereit. Ich sage noch einmal, die DDR ist am Zuge, die Voraussetzungen zu schaffen, damit sich die Lage entkrampft. Anschließend fuhr Kanzleramtsminister Seiters zu den DDR-Bürgern in Bonns ständiger Vertretung hier in Ost-Berlin. Die Stimmung dort dürfte sich kaum verbessern angesichts der Lage, zumal ein neuer Gesprächstermin zwischen der Bundesregierung und der DDR-Führung nicht vereinbart wurde. Die DDR bleibt bei ihrer harten Haltung. Dies wurde auch in der Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens der aktuellen Kamera deutlich. In einer Meldung der Nachrichtenagentur ADN hieß es dort: Herbert Krolikowski bekräftigte den Standpunkt der DDR, dass Fragen der ständigen Ausreise von Bürgern der DDR in den gesetzlichen Bestimmungen der DDR eindeutig geregelt sind. Gegenüber Bundesminister Rudolf Seiters wurde unterstrichen, dass Entscheidungen auf diesem Gebiet ausschließlich in die souveräne Kompetenz der Regierung der DDR fallen. Die DDR lehne daher alle Versuche ab, über den Aufenthalt in Vertretungen der BRD die Ausreise aus der DDR erzwingen zu wollen, da die gesetzlichen Regelungen der DDR für alle Bürger in gleicher Weise verbindlich sind. Die BRD wurde aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die sich in den BRD-Vertretungen befindlichen Bürger der DDR diese verlassen und sich in ihre Heimatorte begeben. Für sie werden sich, wie bereits verschiedentlich erklärt, keine strafrechtlichen Folgen ergeben. Herbert Krolikowski brachte gegenüber Rudolf Seiters nachdrücklich zum Ausdruck, dass nach den Normen des Völkerrechts die BRD keinerlei Obhutspflicht für Bürger der DDR habe und Versuche in dieser Richtung als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR zurückgewiesen werden müssen. Dass die DDR als einziger der seinerzeit beteiligten Staaten den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei am 21. August 1968 heute noch einmal verteidigte, das passt in das spätstalinistische Bild jenseits der Elbe. Man sei damals, so heißt es in Ost-Berlin, auf Bitten, so wörtlich, verantwortungsbewusster, patriotischer Kräfte hin einmarschiert. Da muss es nicht wundern, dass mehr und mehr Menschen die Flucht aus der DDR über Ungarn suchen, einem Land, in dem die Öffnung weit fortgeschritten ist. Nach der Schließung der deutschen Botschaft muss sich die ungarische Regierung offiziell mit der deutschen Flüchtlingsfrage befassen. Der sowjetische Ministerpräsident Rischkow hat eingeräumt, dass es innerhalb der kommunistischen Führung Auseinandersetzungen um die politischen Veränderungen gibt. Es sei manchmal sehr schwer, fortschrittliche Entscheidungen zu treffen, erklärte der Regierungschef in einem Interview mit der Wochenzeitung Argumenti i Fakti. Um die von ihm angestrebte Verringerung der Ministerposten habe es, so wörtlich, einen schrecklichen Kampf gegeben, bei dem er Druck von allen Seiten erfahren habe. Weiter vertrat Rischkow die Auffassung, dass die sowjetische Bevölkerung eine Abkehr von den Demokratisierungsbemühungen niemals akzeptieren werde. Ungeachtet eines von der UNO vorgeschlagenen Waffenstillstandes haben syrische Truppen gestern den Beschuss des von der christlichen Armee kontrollierten Hafens Juni nördlich von Beirut fortgesetzt. Im Einzelnen. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei ist heute in Warschau zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Hauptthema ist die Absicht von Präsident Jaruzelski, erstmals in der Nachkriegsgeschichte Polens einen Nichtkommunisten mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Gegen den Verlust der Macht gibt es Widerstand in der PVAP. Die Ortsvereine Breslau und Waldenberg haben gegen die Bildung eines Kabinetts unter Führung des Bürgerkomitees Solidarität protestiert. Auf verschiedenen Versammlungen wurde auch Kritik an der Führung unter dem neuen Parteichef Jaruzelski geübt. Bei den Ermittlungen wegen der Schüsse auf die DDR-Gemeinde Wahlhausen vom Gebiet der Bundesrepublik aus sind rund 90 leere Patronenhülsen am hessischen Werra-Ufer bei Bad Soden-Allendorf gefunden worden. Hinweise auf die Täter oder Zeugen gibt es bisher nicht. Wie der Kommandeur des Grenzschutzkommandos Mitte heute in Kassel weiter bekannt gab, stammen die Patronenhülsen von Kleinkalibermunition. Sie könne sowohl aus einem Gewehr als auch aus einer Pistole verschossen worden sein. Nach den Feststellungen der Ermittlungsbehörden haben die Schüsse, die in der Nacht zum Freitag über die Grenze hinweg abgefeuert wurden, zwei Häuser und eine Scheune getroffen. An den Gebäuden in etwa 80 Metern Entfernung wurden zahlreiche Einschüsse entdeckt. Nach Angaben der DDR-Nachrichtenagentur ADN wurden neben Wohnhäusern auch Grenzsicherungsanlagen und die Kirche des Ortes getroffen. Laut ADN handelte es sich bei den Tätern um zwei Männer. Die DDR-Fernsehnachrichtensendung Aktuelle Kamera meldete, ein Geschoss habe ein Doppelfenster, ein anderes eine Holztür durchschlagen, ein weiteres sei von einer Zimmerdecke abgelenkt worden und in einem Wandschrank stecken geblieben. Wegen des Vorfalls hat die ständige Vertretung der DDR in Bonn scharfen Protest im Kanzleramt eingelegt. Die ungarischen Grenzwachen haben in diesem Jahr fast 4.400 DDR-Bürger beim versuchten illegalen Grenzübertritt nach Österreich gestellt, davon allein 2.000 im August. Die Angst des Slowenen Petan vor dem, was nun passieren wird, sieht vor allem hierzulande konkret zu werden. Die deutsch-deutschen Reaktionen auf das DDR-Flüchtlingsproblem in Ost-Berlin, Budapest, Prag und Warschau legen diesen Eindruck zumindest nahe. Auch die deutschsprachige Wochenpresse beschäftigt sich an erster Stelle mit der anwachsenden Fluchtbewegung aus der DDR. An zweiter Stelle des Interesses steht ein innenpolitisches Thema. Fortschritt 90, der ökologische Umbau der Industriegesellschaft, so wie ihn sich die SPD für den Fall der Regierungsübernahme vorstellt. Zu jenem Thema, das weiter im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, zur Lage der ausreisewilligen DDR-Bürger. In dem Hamburger Wochenblatt Die Zeit fordert Theo Sommer, der Exodus aus der DDR muss zur deutsch-deutschen Chefsache werden und stellt dann die Frage, wann trifft sich Kohl mit Honecker? Weshalb es zu der jüngsten Ausreisewelle aus der DDR gekommen ist, dazu betreibt Sommer Motivforschung. Es gibt vielerlei Erklärungen für die plötzliche Springflut von Ausreisenden und Ausreißenden. Torschlusspanik ist eine, wie 1961 vor dem Bau der Mauer. Die Angst grassiert, dass die Ungarn das Tor nach Westen nicht mehr lange werden offen halten können. Gerüchte gehen um, nach der 40-Jahr-Feier der DDR werde das SED-Politbüro die Ausreiseziffern drastisch senken und auch den Reiseverkehr wieder einschränken. Darüber hinaus wächst angesichts der Arbeiterunruhen und der ethnischen Konflikte in der Sowjetunion die Furcht, dass die Politik der Perestroika abrupt in einer Sackgasse landet und Gorbatschow unversehens wieder in der Versenkung verschwindet. Wenn aber der Wind des Wandels aus Moskau nicht mehr weht, so glauben sie, wird in der DDR der letzte frische Luftzug ersterben. In der Zürcher Weltwoche stellt der langjährige ständige Vertreter der Bundesrepublik in Ostberlin, Klaus Bölling, fest, kein Verlass mehr auf deutsche Untertanen. Im Übrigen zeigt sich Bölling überzeugt, dass alle DDR-Bürger, die ihrem Land den Rücken kehren, inzwischen durchaus wissen, dass ihnen hierzulande nicht nur der wirtschaftlich goldene Westen winkt, im Gegenteil. Zwischen Elbe und Oder wisse man, dass viele Bundesdeutsche dem wachsenden Zustrom der Landsleute inzwischen misstrauisch und ängstlich entgegensehen. Aber wenn DDR-Bürger selbst dies einkalkulieren und dennoch den Schritt ins Ungewisse tun, gerade dann, so Bölling weiter, müssten Honecker und die Mitglieder des immer noch von ihm dominierten Politbüros eigentlich schon vor Monaten Krisensitzungen des höchsten Parteigremiums einberufen und sich die Frage gestellt haben, worin die tieferen, die wahren Gründe für den Exodus liegen. Und was die Partei unternehmen kann, damit sich die DDR nicht allmählich entvölkert. Der Begriff vom Funktionärsstaat in wenigen Jahren buchstäblich zu nehmen ist und der alte Honecker zu Beginn der 90er Jahre nur noch über Parteimitglieder, Staatssicherheitsbeamte, Karrieristen ohne berufliche Qualifikation und über Rentner regiert. So kann es kommen, wenn die Führung auch künftig darauf beharrt, dass es an der traurig grauen Welt des real existierenden Sozialismus nichts zu korrigieren gibt. Zu den Chancen innerer Reformen in der DDR, speziell im SED-Parteiapparat, bemerkt Bölling skeptisch, Ähnlich wie in Prag hat sich in Ost-Berlin und anderswo in der DDR eine Gruppe von Neodogmatikern breitgemacht, die aus der Staatsjugend FDJ hervorgegangen sind, Scharfmacher und Parteikarrieristen, denen schon die kleinen Zugeständnisse Honeckers an die auf mehr Freizügigkeit drängenden DDR-Deutschen als gefährliche Anpassung an den Klassenfeind vorkamen. Sie finden sich überall im Staats- und Parteiapparat, wollen möglichst schnell an die von den Greisen besetzten Schaltstellen der Macht. Richtig diagnostizieren diese Ehrgeizlinge, dass der Anfang einer entschiedenen Reformpolitik in der DDR das Ende des ganzen Systems bedeuten kann, weil die Dynamik eines Reformprozesses nicht beliebig zu bremsen ist. Soweit Klaus Bölling. Viel Panik und wenig Patrioten. So umschreibt Günter Geschke im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt die, wie er sagt, Grenzen der Bonner DDR-Politik. Geschke stellt sich im weiteren Verlauf die Frage, was denn passieren werde, wenn bei einer unnachgiebigen Haltung der DDR viele Ausreisewillige resignieren sollten, ihre Anträge zurückziehen und schließlich in die DDR zurückkehren. Die Folge wäre, nach Geschkes Ansicht, freudige Mitmacher beim Aufbau des Sozialismus werden sie wohl nie mehr werden. Und es ist sehr zu bezweifeln, dass sie sich aktiv an den allenthalben im Umfeld der Kirche sprießenden oppositionellen Gruppen beteiligen. Hat die Bundesrepublik eine Mitverantwortung für die Entwicklung in der DDR? Gewiss nicht im Sinne der Einmischungsvorwürfe, die das neue Deutschland auch jetzt wieder erhebt. Wohl aber könnte man von einer existenziellen Schuld sprechen. Mit dem aus der Präambel des Grundgesetzes abgeleiteten Wiedervereinigungspostulat, wie mit unserer faktischen Größe und technologischen Stärke, stellen wir, ob wir es wollen oder nicht, die kleine DDR ständig in Frage. Verunsichern wir ihre Funktionärsschicht bis in die Knochen. Günter Geschke im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt. Und soweit für heute Stimmen zum Problem um die DDR-Ausreisewilligen. Die bundesdeutschen Sozialdemokraten, meine Damen und Herren, möchten Ende des nächsten Jahres nach der Bundestagswahl demonstriert und das trotz der Warnungen der Behörden vor Demonstrationen und Kundgebungen und trotz der Appelle von Bürgerrechtlern mit Blick auf diese Warnungen sich zurückzuhalten. Am Telefon in Prag der Kollege Walter Tauber. Herr Tauber, Sie haben sich heute Abend in Prag in der Innenstadt umgesehen. Wie verliefen die Demonstrationen? Ja, Herr Hayek hat wohl recht. Es ist in der Tat, die Demonstration ging von sehr vielen jungen Leuten aus. Die Masse der Bevölkerung ist sicher von den Protesten noch nicht erfasst. Es kam zu Zusammenstößen auf dem Wenzelsplatz. Das fing alles ganz harmlos an. Eine Reihe junger Leute formierte sich zu einer Art Demonstrationszug. Sie riefen dann Svoboda, Svoboda, das heißt Freiheit, Freiheit. Ließen den ehemaligen Parteichef Dubček und den Bürgerrechtler Havel hochheben. Und dann griff die Polizei relativ unvermittelt zu. Es gab Verletzte, es wurden zahlreiche Demonstranten festgenommen. Auch Journalisten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Haben Sie einen Überblick, wie viele Menschen sich dort versammelt hatten? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es ist, ich würde auf 3.000 schätzen, Kollegen schätzen auf 4.000 bis 5.000. Und die Nachrichtenagentur Cetica, die spricht, natürlich ist die Partei, nur von rund 1.500. Die Cetica übrigens, das sollte ich noch sagen, hat mittlerweile auch die angeblichen Organisatoren der Demonstration ausgemacht, nachdem es ursprünglich nur hieß, es wären ausländische Kräfte tätig gewesen, hat jetzt am späten Abend die Cetica eine Meldung gebracht und da werden vor allem die italienischen radikale Partei und das ist dann besonders bekannt, Ungarn und Mitglieder der Solidarität für die Demonstration verantwortlich gemacht. Es seien auch verhaftete Polen und Ungarn und Italiener unter den festgenommenen Demonstranten und man werde ihnen den Prozess machen. Da darf man natürlich gespannt sein, ob die Polen und die Ungarn tatsächlich vor Gericht stellen werden. Das würde die Lage ja in der Tat im osteuropäischen Bereich weiter zuspitzen. Ja, das muss man dann wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass diese beiden Länder eben den Einmarsch vor 21 Jahren in den letzten Tagen deutlich verurteilt haben. Kann durchaus sein, dass man ihnen das auch heimzahlen will. Nun ist ja in gewisser Weise schon erstaunlich, Herr Tauber, dass die Demonstranten überhaupt in dieser Zahl auf den Wenzelsplatz kommen konnten, nicht? Denn die Die Stadt, die Innenstadt, war ja nun ziemlich von Sicherheitskräften, von Polizei abgeriegelt. Ja, es war vor allem auf dem Wenzelsplatz sehr viel Polizei. Und es ist auch jetzt noch, der Wenzelsplatz ist weitgehend auch jetzt noch von der Polizei besetzt. Die Demonstranten haben sich da am unteren Ende des Wenzelsplatzes im Graben, das ist eine Querstraße, formiert. Es sah ursprünglich aus, als sollte vielleicht da wieder ein stiller Protestzug daraus werden. Einen derartigen Zug hatte die Polizei am Samstagabend geduldet. Aber dann griff die Polizei ein, als eben dort Parolen skandiert wurden. Eine ungarische Gruppe hat ein Transparent entfaltet, darauf stand ungefähr dem Sinn nach, also wir verurteilen den Einmarsch vor 21 Jahren und wir zeigen unsere Sympathie mit den heutigen Bürgerrechtlern in der Tschechoslowakei. Ganz kurz noch, Herr Tauber, wissen Sie, ob es auch in anderen Städten Demonstrationen gegeben hat? Ich habe gehört, es soll kleinere Demonstrationen, also mehr oder minder wohl nur so Gedenkminuten oder sowas in einigen Städten gegeben haben, dass die Polizei dort auch eingegriffen hätte. Darüber ist mir nichts bekannt. Dankeschön. Soweit Walter Tauber, direkt aus Prag. Meine Damen und Herren, 49% aller Bundesbürger begrüßen es, dass so viele Menschen aus der DDR zu uns kommen. Dies hat das ZDF in einer Repräsentativumfrage ermittelt. Fast genauso viele, 46%, begrüßen dies aber nicht. Und bei den Anhängern der Republikaner ist die Ablehnung noch viel größer. Sie liegt bei 66%. Der Strom der DDR-Bürger über die Grenze nach Österreich und dann weiter in die Bundesrepublik reißt nicht ab. Und Parteichef Honecker einer Operation wegen eines Gallensteinleidens unterziehen musste in der letzten Woche. Die verspätete Berichterstattung und die Meldung an sich bekommen Gewicht durch die gegenwärtig politische Situation, das Ausreise- und Flüchtlingsdrama sowie die politische Untätigkeit in dem Zusammenhang. Klaus Machner. Dass einem aus Ärger die Galle hochkommen kann, das sagt man so. Und Ärger hat die SED-Führung in der DDR und Ostberlin genug. Nachlassende Kraft der nach jahrelang versäumten Investitionen in weiten Teilen überalterten Wirtschaft. Zunehmender Unmut der Menschen wegen der schlechten Versorgung. Immer mehr Menschen wollen raus aus der DDR, versuchen es mit allen Mitteln. Diese Probleme hat Honecker kurz vor seinem 77. Geburtstag am 25. August. Die Erkrankung also auch altersbedingte Abnutzung. Die amtliche Nachrichtengebung der DDR hält sich wie gewohnt zurück. Auch in der 30-minütigen Nachrichtensendung Aktuelle Kamera hat das DDR-Fernsehen über Honeckers Gesundheitszustand nicht mehr mitzuteilen als das. In der vergangenen Woche hat sich der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Genosse Erich Honecker, wegen eines Gallensteinleidens einer Operation unterzogen. Er befindet sich auf dem Wege der Genesung. Honecker wirkte schon am letzten Montag sehr angeschlagen, sprach langsam, leise und unkonzentriert, als er von Angestellten des volkseigenen Betriebes Mikroelektronik Karl Marx Erfurt in Ostberlin die Erprobungsmuster des ersten 32-Bit-Mikroprozessors aus DDR-Produktion entgegennahm. Dabei war er gerade aus dem Urlaub zurück. Seine Galle war es schon, als der SED-Chef am 8. Juli von der Warschauer Pakttagung aus Bukarest vorzeitig abreisen und sich stationär behandeln lassen musste. Jetzt also musste die Gallenblase endgültig raus. Im Ostberliner Regierungskrankenhaus Buchsoll, so wollen Eingeweihte wissen, Professor Dr. Helmut Wolf, der Chefchirurg der Ostberliner Universitätsklinik, der berühmten Charité, die Operation ausgeführt haben. In der Vergangenheit gewannen mehrere Besucher Honeckers den Eindruck, sein Gesundheitszustand sei nicht der beste. Die ziemlich weitgehende Isolierung der DDR unter den kommunistischen Staaten Europas, die Unbeweglichkeit, die Reformunfähigkeit der SED, ihr Festhalten am alten Kurs, nicht auszuschließen, dass das auch etwas mit den Beschwerden des Alters der hochbetagten Herren in der Führung der SED zu tun hat. Nicht erleichtert wird durch Honeckers Erkrankung auch die Lage in der ständigen Bonner Vertretung in Ostberlin und in den Botschaften Bonns in Budapest und Warschau. Die akute Beeinträchtigung von Honeckers Handlungsfähigkeit durch die Entfernung der Gallensteine wird nicht gerade dazu beitragen, dem festgefahrenen Karren neue Bewegung zu vermitteln. Um über die ungarisch-österreichische Grenze, er hält unterdessen an. Über die Ereignisse in Ungarn und eine neue Massenflucht informiert sie nun aus Budapest Gábor Kiseli. Nach Angaben des stellvertretenden Kommandanten des von den DDR-Bürgern am meisten bevorzugten Grenzbezirks Sopron sind in diesem Gebiet allein im August insgesamt 845 Fluchtversuche vereitelt worden. Der Offizier hat in einer Pressekonferenz heute auch noch mitgeteilt, dass in den vergangenen Tagen immer mehr gewalttätige Auftritte seitens der Flüchtlinge registriert werden. In diesem Monat sollen 9 ungarische und 41 deutsche Fluchthelfer gestellt worden sein. Des Weiteren beklagte der stellvertretende Kommandant auch die Kriminalität. Von anderen Stellen lässt sich auch bestätigen, dass die von den Flüchtlingen hinterlassenen Autos und Campingsausrüstungen von einheimischen Banden regelrecht geplündert werden. Das Angebot des ADAC, die abgestellten PKWs wieder ihren Besitzern zuzuleiten, hat die ungarische Regierung bis zur Stunde noch nicht beantwortet. Die Lage im Grenzgebiet soll allerdings auch weiterhin gespannt bleiben. Die ungarische Polizei verfügt nicht über die notwendigen Ordnungskräfte, um das verlassene Eigentum vor Plünderungen schützen zu können. Mittlerweile ist auch in Ungarn die neue Massenflucht bekannt, zu der es heute in den späten Nachmittagsstunden gerade im Grenzgebiet Sopron-Klingenbach gekommen ist. Beim zähfließenden Grenzverkehr waren auf der ungarischen Seite wie üblich die Schlagbäume offen. Etwa 200 DDR-Bürger nahmen dies wahr. Sie liefen aber vor allem am sogenannten offenen, das heißt von den Absperrungen befreiten Gelände, einige Meter vom Zollamt entfernt nach Österreich hinüber. Indes ist die Öffentlichkeit nach wie vor mit dem tragischen Tod des DDR-Flüchtlings Hans-Werner Schulz befasst. Nach Angaben der Militärstaatsanwaltschaft von Westungarn handelt es sich dabei um einen tragischen Unfall. Schulz, der gestern kurz vor Mitternacht mit seiner Frau und seinem 6-jährigen Kind die Grenze überschreiten wollte, wurde von 2 Soldaten aufgehalten. Die Flüchtenden leisteten dem Aufruf, stehen zu bleiben, keine Folge und wollten ihren Weg trotz Warnschüsse fortsetzen. Schulz verwickelte sich dabei mit einem der Grenzsoldaten in ein Handgemenge und indem er versuchte, ihm die Waffe zu entreißen, rollten sie beide auf österreichisches Territorium hinüber. Hier löste sich der tödliche Schuss aus der entsicherten und nach wie vor geladenen Maschinenpistole. Frau und Kind des Opfers blieben unverletzt. Die Untersuchungen dauern an. Die Regierung will dafür sorgen, dass die Ergebnisse so schnell wie möglich veröffentlicht werden. Auf jeden Fall soll der Grenzschutz die Anweisung gehalten haben, angesichts der gespannten Lage im Grenzgebiet günstig nach Möglichkeit auch Warnschüsse zu unterlassen. Eine Zusammenfassung von Gábor Kiseli in Budapest. Der tragische Tod von Hans-Werner Schulz aus Weimar an der österreichisch-ungarischen Grenze war diesmal auch der aktuellen Kamera in Ostberlin eine Meldung wert. Das Besondere daran, zum ersten Mal nimmt die DDR offiziell Stellung zur aktuellen Flüchtlingswelle aus ihrem Land. Und so hörte sich das heute Abend im DDR-Fernsehen an. Am Montag, dem 21. August, ereignete sich um 22.40 Uhr ein durch Waffen verursachter Unfall mit tödlichem Ausgang am ungarisch-österreichischen Grenzabschnitt zwischen Rebserwisch und Perezne im Bezirk Vas, meldet die ungarische Nachrichtenagentur MTI. 2 diensthabende Grenzsoldaten waren in der Nähe der Grenzlinie bestrebt, mittels Aufforderung und Warnschüssen den illegalen Grenzübertritt von 3 Personen nach Österreich zu verhindern. Der Bürger der DDR, Kurt Werner Schulz, schlug dabei mit seiner Tasche auf den Grenzsoldaten, der ihn aufhalten wollte, ein. Nachdem dieser zu Boden gefallen war, trat Schulz ihm auf den Kopf. Eine Schlägerei begann zwischen beiden, wobei sie etwa 10 bis 12 Meter auf österreichisches Territorium gerieten. Hier wollte der DDR-Bürger dem Grenzsoldaten die Waffe entwenden. Bei dem Handgemenge und dem Zerren um die Waffe ging die beim Warnschuss schon entsicherte und geladene Maschinenpistole los und verletzte den DDR-Bürger tödlich. Die Streifenposten transportierten den Verletzten an einen Ort, wo er medizinische Hilfe erhielt. Der schnelle ärztliche Eingriff war aber erfolglos. Die Lebensgefährtin sowie das 6-jährige Kind des DDR-Bürgers blieben unverletzt. Soweit die Ostberliner Aktuelle Kamera. Inzwischen schloss die 3. diplomatische Vertretung der Bundesrepublik in Ostmitteleuropa ihre Pforten für Besucher. Nach der ständigen Vertretung in Ostberlin und der Mission in Budapest war heute am späten Nachmittag Prag an der Reihe. Über die Einzelheiten informiert sie Walter Tauber. Nun hat auch die Botschaft der Bundesrepublik in Prag vor dem Strom der Ausreisewilligen aus der DDR kapituliert. Ab morgen bleibt sie bis auf Weiteres geschlossen. Als Grund für die vorläufige Schließung der Botschaft wurde angegeben, dass die Aufnahmekapazität für zufluchtsuchende Deutsche restlos erschöpft sei. In dem Botschaftsgebäude in Prag sollen sich gegenwärtig etwas mehr als 100 DDR-Bürger aufhalten. Die hygienischen und sanitären Verhältnisse seien untragbar geworden. Bislang ist nicht bekannt geworden, ob von Ostberliner Seite mit den DDR-Bürgern, die sich in der Prager Botschaft befinden, verhandelt wurde oder ob gar gewisse Zusagen gemacht worden sind. Aber das Beispiel Ungarn, wo die bundesdeutsche Botschaft vor einiger Zeit ebenfalls geschlossen worden war, macht eher... Wir haben es in den Nachrichten gehört. Aus der Republik Moldawien werden nationale Unruhen gemeldet. In der vergangenen Woche hatte die baltische Unabhängigkeitsbewegung die Schlagzeilen beherrscht. Wer die eindrucksvolle Menschenkette zwischen Vilna und Tallinn sah, mit der die Balten aus Anlass des 50. Jahrestags der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes gegen die Annektierung ihrer Republiken durch den Moskauer Zentralstaat protestierten, der musste sich fragen, wie lange die herrschenden Kommunisten zu den Forderungen nach Unabhängigkeit schweigen würden. An diesem Wochenende wurde das Schweigen im Zentralkomitee gebrochen. Hermann Krause berichtet aus Moskau. Das Zentralkomitee der KPdSU hat in einer gestern im Fernsehen veröffentlichten Erklärung äußerst harsche Kritik an den Unabhängigkeitsbestrebungen in den baltischen Staaten geübt. Die Verlautbarung, die auch heute in den Zeitungen veröffentlicht wird, warnt gleichzeitig andere Autonomiebestrebungen davor, die Esten, Letten oder Litauer nachzuahmen. Noch am 23. August, dem 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, hatte eine Menschenkette zwischen Tallinn, Riga und Vilnius auf das durch die geheimen Zusatzprotokolle geschehene Unrecht am baltischen Volke aufmerksam gemacht. In den letzten Tagen wurde daraufhin in den Zeitungen immer wieder die Forderung nach politischer Unabhängigkeit kritisiert, doch übertrifft die Erklärung des ZK an Schärfe und Deutlichkeit alle bisherigen Angriffe. Die Entwicklung in den baltischen Staaten sei zunehmend besorgniserregend. Sie betreffe die vitalen Interessen der gesamten Sowjetunion. Schritt für Schritt betreiben extremistische Kräfte die Trennung vom Rest des Landes, heißt es. Mehr und mehr sei das separatistische, antisozialistische und antisowjetische dabei deutlich geworden. Organisationen seien entstanden, wie es sie bereits in der Zeit der Bourgeoisie und der Besetzung durch die Nationalsozialisten gegeben hätten. Einschüchterungen, Täuschungen und Lügen in den baltischen Staaten zur Routine geworden. Die Massenmedien hätten die Entwicklung begünstigt. Einen deutlichen Vorwurf richtet das ZK an die westlichen Politiker, die während der Demonstrationen am 23. August im Baltikum anwesend waren und sich, so heißt es, in die inneren Angelegenheiten eingemischt hätten, als ob, Zitat, diese Leute aus dem Westen wüssten, was die baltischen Völker wirklich brauchen. Die Warnungen, die das ZK in seiner Erklärung ausspricht, sind ebenfalls von einer deutlichen Sprache geprägt. Wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, sei die Zukunft des baltischen Volkes in ernster Gefahr. Die Menschen sollten wissen, in was für einen Abgrund sie von den nationalen Führern geschoben werden. Beantwortet. In ähnliche Richtung argumentierte gestern auch der Leiter der internationalen Abteilung des ZK, Valentin Falin. Der ehemalige Botschafter in der Bundesrepublik warnte in der Izvestia davor, dass die gegenwärtige Neubewertung des Paktes zu politischen Zwecken missbraucht werden könnte. Dies habe eine destabilisierende Wirkung, die einige Kräfte nur allzu gern provozieren würden. Nach Meinung Falins hätte Hitler ohne das Abkommen nicht nur Polen, sondern auch die baltischen Staaten besetzt und wäre möglicherweise damals schon über die sowjetische Grenze vorgedrungen. An der Legalität der jetzigen territorialen Struktur in Europa dürfe nichts geändert werden. Diesen Kurs unterstrich in einer Fernsehdiskussion auch der Chef der historisch-diplomatischen Hauptabteilung des Außenministeriums, Felix Kowaljow. Der Hitler-Stalin-Pakt sei nur zustande gekommen, weil in Europa 1939 ein System der kollektiven Sicherheit fehlte. Bereits 1933, nach dem Machtantritt Hitlers, habe die Sowjetunion aber die Notwendigkeit der Schaffung eines solchen Systems erkannt. Dann verstieg sich Kowaljow sogar zu der Aussage, die baltischen Staaten seien im Übrigen nicht durch das Zusatzprotokoll der Sowjetunion zugefallen. Als Beleg nannte der Historiker eine Verfügung des damaligen Außenministers Molotow, in denen die sowjetischen Garnisonen im Baltikum angewiesen wurden, sich nicht in die inneren Angelegenheiten dieser Länder einzumischen. All diese Veröffentlichungen der letzten Tage machen klar, dass Moskau nicht bereit ist, die Westgrenzen der Sowjetunion zur Disposition zu stellen. An dieser grundlegenden Haltung wird auch eine mögliche Annullierung des Hitler-Stalin-Paktes und der geheimen Zusatzprotokolle nichts ändern. Hermann Krause in Moskau war das. Ein Nachtrag noch aus Polen. Die polnische Vereinigte Arbeiterpartei hat heute auch offiziell zum Hitler-Stalin-Pakt von 1939 Stellung genommen. Sie hat ihn als völkerrechtswidrig verurteilt. Thema weg. Der Leiter der Visa-Abteilung im Innenministerium, Oberst Kuznetsov, machte klar, dass nach der Ratifizierung des Artikels 12 der Genfer Konvention und der Teilnahme an der Wiener KSZE-Konferenz auf die Sowjetunion neue Verpflichtungen zugekommen sind, die es nun gelte, in die Tat umzusetzen. Wie liberal man bisher schon mit der Ausreisepraxis umgegangen ist, belegte Kuznetsov eindrucksvoll mit Zahlen. In den ersten 7 Monaten dieses Jahres haben 107.000 Sowjetbürger das Land als Aussiedler verlassen. Bis zum Jahresende wird diese Zahl vermutlich auf 200.000 hochschnellen. Nur zum Vergleich, im gesamten letzten Jahr waren es 106.000. Als Ausreiseland steht die Bundesrepublik an erster Stelle. So ließen sich allein in den besagten ersten 7 Monaten 48.000 Aussiedler in der Bundesrepublik nieder, in Israel 43.000, in den USA hingegen nur 8.500 und in Griechenland 3.400. Welche Ausmaße die Ausreisewelle auch in Zukunft haben wird, aber zeigte noch eine andere Zahl. In diesem Jahr wurden bereits 1,7 Millionen Anträge, das sind dreimal so viel wie 1987, auf Ausreise im Innenministerium bearbeitet und davon nur 0,15% abschlägig beschieden. Noch Ende 1986 lag diese Quote bei 75-80%. Dies lässt in der Tat eine geänderte Ausreisepraxis erkennen. Bisher wurde einem Antrag nur zugestimmt, wenn eine Art von Familienzusammenführung nachgewiesen werden konnte. In Zukunft, so der Gesetzentwurf, soll die Einladung einer beliebigen Person oder die Zustimmung des betreffenden Staates bzw. der zuständigen Behörden ausreichen. Auch für Ausländer, die in die Sowjetunion reisen, will man die bisherigen Visabestimmungen erleichtern. Geschäftsleute, die im Rahmen von Gemeinschaftsunternehmen in der Sowjetunion arbeiten, sollen sich in Zukunft im Lande in den offenen Gebieten, die also nicht aus militärischen Gründen für Ausländer gesperrt sind, frei bewegen können. Für Einreisende aus den sozialistischen Bruderländern wird auf eine Registrierung ganz verzichtet werden, vorausgesetzt, die Aufenthaltsdauer bleibt unter 3 Monaten. Auch will man, so der Gesetzentwurf, jene endlosen Fragebögen bei der Ein- und Ausreise verkürzen und sich in Zukunft mit maximal nur 8 Punkten zufrieden geben. Wie von einer unsichtbaren Regie gelenkt, bildete sich wenige Minuten vor 19 Uhr im Zentrum der lettischen Hauptstadt Riga die Menschenkette. Die Polizei stoppte den Verkehr, nur die Straßenbahnen durften noch fahren. Viele Menschen hatten die lettische Nationalflagge rot-weiß-rot mitgebracht, andere trugen rote und weiße Blumen. Tausende hatten sich schon am späten Nachmittag vor dem Denkmal im Zentrum von Riga eingefunden, das die Aufschrift trägt Vaterland und Freiheit. Die Stufen waren ebenfalls mit roten und weißen Blumen übersät. Vor dem Denkmal standen 11 Frauen mit den Bildern von 11 jungen Soldaten, die in der sowjetischen Armee umgekommen sind. Angeblich wurden sie erschlagen. Die Menschen hielten sich an den Händen. Alle 100 Meter sah man eine Nationalflagge. Aus Taschenradios erklangen lettische Lieder und schließlich die alte lettische Hymne. Die Menschen sangen ergriffen mit, viele weinten. Die Glocken des Riga-Domes läuteten für die Freiheit Lettlands, wie eine ältere Frau sagte. Der Dom ist erst vor wenigen Monaten an die Kirche Lettlands zurückgegeben worden. Genau nach 15 Minuten löste sich die Kette in der Stadt auf. Die Menschen strömten zum Freiheitsdenkmal zurück, wo die radikale Bewegung für die Unabhängigkeit Lettlands eine Kundgebung abhielt. Dabei sah man auch die alte georgische und ukrainische Nationalflagge. Aus beiden Republiken waren Sympathisanten nach Riga gekommen. Man sah auf dieser Kundgebung aber auch Plakate auf Englisch, die den Eintritt Lettlands in den gemeinsamen Markt Westeuropas forderten. Die lettische Polizei beschränkte sich auf eine diskrete Präsenz und die Verkehrsregelung. Mit geschätzten 1,5 Millionen Teilnehmern dürfte die Menschenkette, die den Titel Baltische Straße hatte, die größte Demonstration gewesen sein, die jemals auf dem Territorium der UdSSR stattgefunden hat. Die zentralen Fernsehnachrichten Vremja berichteten über die Menschenkette mit einem objektiven Text, ohne die Demonstration zu verurteilen. Das lettische Fernsehen zeigte am Abend Bilder, die aus einem Hubschrauber aufgenommen wurden und die kilometerlange Menschenketten auf dem Lande in der Republik Lettland zeigten. Die Nationale Front teilte in derselben Sendung mit, dass es auf dem Territorium der Republik Lettland nur wenige geringfügige Unterbrechungen der Kette gegeben habe. Der Kommentator stellte fest, dass diese Demonstration ein Schritt auf dem Weg der Freiheit der baltischen Staaten gewesen sei. Abweichend von bekannten sowjetischen Standpunkten zum Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 hat in Moskau ein Mann Stellung genommen, der, wie er selbst sagt, die Entstalinisierung der sowjetischen Außenpolitik in der Rückschau verlangt. Professor Wladyslaw Daschichew, Ökonom und dem Beraterkreis Gorbatschows zugerechnet, sagte zur Bewertung der Folgen des Paktes für die baltischen Republiken dieses: Wir müssen die Schäden, die mit diesem Pakt heraufbeschwört wurden, überwinden. Und das bedeutet also die Gewährung eines großen Spielraumes der Souveränität den baltischen Staaten. Und das wird jetzt gemacht, zum Beispiel wirtschaftliche Selbstständigkeit, kulturelle Selbstständigkeit. Ich denke, dass sich die Entwicklung auch weiterhin in diese Richtung vorgehen wird. Man muss die solche Lage schaffen, damit sich die Balten sich wohl in politischen, in der politischen, in der wirtschaftlichen, in der kulturellen, geistigen Hinsicht fühlen. Und Perestroika verfolgt gerade diese Ziele. Also wir können sagen, dass zum Beispiel ein Junktim zwischen dem Hitler-Stalin-Pakt und den Entwicklungen, der heutigen Entwicklungen im Baltikum nicht besteht. Denn Perestroika also setzt einen großen Wandel voraus im Leben der baltischen Völker. Ich denke, dass die Überwindung des Stalinismus in der Außenpolitik und in der Innenpolitik setzt voraus, dass dieser Pakt als verbrecherische Tat seitens Stalins anerkannt werden muss. Annulliert oder nicht annulliert, das wird keine Bedeutung haben für die Lösung der gegenwärtigen Probleme. Ich habe gehört zum Beispiel die Meinung, dass man diesen Pakt von Anfang an als nichtig anerkannt werden muss. Aber in Europa entstanden neue Bedingungen und das muss man berücksichtigen. Ebenso wie in anderen Teilen Europas. Und das sind die Realitäten, die wir nicht vom Tisch wegwischen können. So viel zum Hitler-Stalin-Pakt. Die große Frage ist, was macht Moskau? Kein geringerer als Valentin Falin, früher Botschafter seines Landes in der Bundesrepublik Deutschland, heute hochrangiges Mitglied in der Gorbatschow-Mannschaft, hat dazu unmissverständlich Stellung genommen. In einem Interview mit der Regierungszeitung Izvestia erklärte er, die Neubewertung des Hitler-Stalin-Paktes würde politisch missbraucht. Die Grenzen von 1939 wiederherstellen zu wollen, bedeutet Kriegsrisiko. Wenn Länder und Grenzen neu eingeteilt würden, während man Leben und Sicherheit der Völker vernachlässige, würde die schlimmste und diesmal die letzte Katastrophe heraufbeschworen, erklärte er. In unserem Moskauer Studio begrüße ich nun den sowjetischen Historiker Professor Michail Narinsky. Er hat sich offiziell mit dem Hitler-Stalin-Pakt beschäftigt. Professor Narinsky, droht wirklich Krieg, wenn die baltischen Republiken ihre staatliche Unabhängigkeit